Kapitel 1 Übung A23 Phonetik Hören und wiederholen Sie. Grundregel: Der Akzent ist links. Heißen, arbeiten, gehen, fahren, schreiben, hören, spielen, wohnen, lösen. Trennbare Verben. Der Akzent ist auf dem Präfix. Aufstehen. Einkaufen. Fernsehen. Anfangen. Anrufen. Einfügen. Absagen. Abschließen. Anziehen. Nicht trennbare Verben. Der Akzent ist auf dem Grundwort. Begrüßen. Beginnen. Besuchen. Bekommen. Vereinbaren. Beantworten. Übernachten. Verlieben. Beschweren. Bedanken. Erkälten. Unterhalten. Verben auf -ieren. Der Akzent ist auf dem I. Studieren. Organisieren. Telefonieren. Reparieren. Interessieren. Markieren Sie den Wortakzent der Verben. Einen Brief beantworten. Termine vereinbaren. Ein Problem lösen. Freunde besuchen. Gespräche führen. Um 8 Uhr aufstehen. Mit der Arbeit beginnen. An einer Universität studieren. In einem Hotel übernachten. Tennis spielen. Eine Diplomarbeit schreiben. Ein Studium abschließen. Die Kollegen begrüßen.